Wenn er am Straßenrand ein überfahrenes Tier sah, einen Waschbär oder einen Hund, wollte er wissen, wie diese Tiere von innen aussahen. Er sammelte sie ein, nahm sie mit nach Hause und sezierte sie. Als kleiner Junge suchte Jeffrey die Straßen nach toten Tieren ab, die er zu seiner wachsenden, makabren Sammlung hinzufügen konnte. Seine Faszination für Knochen verließ ihn auch im Erwachsenenalter nicht. Doch er ersetzte die Tiere bald durch Menschen. Armee von den Toten auferstanden am Horizont. Die Engel fallen geschlagen auf roten Erdengrund. Schlange des Satan rüstet uns beherrscht zu. Gebt auf, das Ende ist nah, up and down. Wir rüsten uns mit Kettenzähnen gegen die Übermacht der Hölle, die unsere Kinder zu ihren Sklaven jetzt macht. Überall Gedärm und Kriegmassen, sie liegen herum. Kinder schreien um Eltern in ihrem Delirium. Das ist die letzte Schlacht, das ist der letzte Kampf. Nimm die Marete-Shotgun oder stirb verdammt. Alleine gelassen und zerflattert in der Dunkelheit, wenn der Dämon deine Bauchdecke für immer zerreißt. Hier, überall Schreie gebrüllt, Nebelschwaden aus Angst, niemand weiß, welcher Hölle diese Horde entstammt aus unseren eigenen Ängsten. Wir uns foltern zum Tode, gezwungen zum Selbstmord. Werden. Ein Beispiel dafür, dass an Größen man die meisten sterben. Ein Turm zu Babel gebaut. In unserer Wirklichkeit dann kamen Gottes Krieger und übten an uns Gerechtigkeit. Das hier ist Schicksal, wir konnten das Leben nicht genießen. Müssen nun dafür bezahlen, dass wir nach höherem streben. Die Geschichte zeigt, dass Größen man sich immer recht. Bist du den Hammer, wie er deinen Kieferknochen bricht? Wir wollten Perfektion, wollten eine Utopie. Wollten Feuerbach überwinden, doch schafften es nie. Theodizie die Problematik, die haben wir nicht gelöst. Und zwar ist egal, ob unser Reichtum gegen Moral verstößt. Wir spucken das Blut aus unseren Boilern ausbrechen zusammen und ersticken in einem ewigen Amoklauf. Unsere Nachkommen, die sich bedanken, nicht geboren zu sein, neben destilliertem Katzen goldenen Schein. Das ist der Untergang. Die Freiheit ist in einem Käfig gefangen. Was ist Gerechtigkeit? Apokalyptiker, einzige Wahrheit. Die Säge, sie reißt. Giftige Wunden in dein verfolgtes Schlag. Apokalypse, Apokalypse, Apokalypse, Apokalypse, Apokalypse, Apokalypse, Apokalypse, Apokalypse. Die Freiheit ist in einem Käfig gefangen. Was ist Gerechtigkeit? Apokalyptiker, einzige Wahrheit. Die Säge, sie reißt. Giftige Wunden in dein verfolgtes Schlag. Apokalypse, Apokalypse, Apokalypse, Apokalypse, Apokalypse, Apokalypse, Apokalypse, Apokalypse. Eigentlich hatte er erst Sex mit der Leiche. Nahm sie mit nach Hause und sezierte sie. Dann zerstückelte er sie und bewahrte seine Lieblingskörperteile von ihnen oft wochenlang in seiner Wohnung. Er schaffte die Leiche in den Kriechkeller, wo er sie zerteilte und ihr die Haut abzog. Eichhörnchen, das schon halb verwest war,